mache, was ich mache. Und ich mag, was ich tue. Und genauso bin ich nun mal. Das weiß ich. Und genau das liebe ich. Was ich mache und ich mag, was ich tue und genauso bin ich nun mal. Das weiß ich. Und genau das liebe ich. Genau das liebe ich.